gedacht. Und glaubst du, dass sie sich für dich noch dreht? Hast du an uns gedacht und magst du ihn, den Ort, wo du jetzt stehst? Du hast die Wahl, du lebst in hier. Wie weit wirst du gehen, bis du weißt, ob du leben willst? Hat man dich getreten und geschubst, liegt die Entscheidung nicht bei dir. Hat man dir dein Schicksal ausradiert und dir den Weg diktiert? Du bist es selbst.